Skype. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. Nach einer langen, langen Sommerpause melden wir uns wieder. Und wir möchten euch aber zeigen, dass wir nicht ganz untätig waren während dieses langen, langen Sommers. Und wir haben ziemlich viel gemacht. Wir werden heute sprechen über zwei Projekte. Einerseits das Projekt Deutsch macht Spaß. Ein großartiges Projekt, das über 30 rumänische Jugendliche nach Graz brachte und ihnen die Steiermark besser näher brachte. Das hat zwar nicht unbedingt etwas mit dem Verein Österreichischen Auslandsdienst zu tun, aber wir möchten natürlich trotzdem dieses kleine, aber doch sehr bedeutende Projekt euch näher vorstellen. Und die zweite Sache, die ist die größte Veranstaltung des Vereines Österreichischer Auslandsdienst dieses Jahres gewesen, die Verleihung des Austrian Holocaust Memorial Award an den Bürgermeister von Predappio, Giorgio Frassinetti, in der Emilia-Romagna in Italien. Dazu möchte ich jetzt herzlich im Studio begrüßen Simon Elmer, der ein Italien-Gedenkdienst-Kandidat ist, so wie ich, für Prato, Simon, hallo. Guten Abend, hallo. Willst du dich vielleicht schon kurz vorstellen? Was machst du zum Verein, ganz kurz? Also schon gesagt, ich bin Simon Elmer, ich bin Kandidat für Prato 2017 und ich bin im Verein tätig im Schulreferat, wo es hauptsächlich darum geht, die Schüler der 7. und 8. AHS-Klassen über den Auslandsdienst zu informieren. Danke, Simon. Wir hören uns dann in ca. 30 Minuten wieder, da wir vorher, wie gesagt, das erste Projekt vorstellen, das Rumänien-Projekt, das Projekt Deutsch macht Spaß. Ein großartiges Projekt, wie gesagt, das, wie der Name schon sagt, Spaß machen soll und Deutsch soll Spaß machen. Und es brachte zwei Wochen lang rumänische Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren nach Graz. Und ja, man wusste nicht so wirklich, was man davon am Anfang halten soll. Also das Projekt hat es noch nie gegeben, dieser Form. Und ich war zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen Flora, Joela und Gregor, waren wir die sogenannten Lehrer, die vormittags diesen rumänischen Jugendlichen Deutsch beibringen sollten. Und das war auch manchmal relativ lustig, wie jetzt gleich etwas zeigen soll, mit denen wir jetzt gleich da hineinstarten, und zwar die sogenannten Outtakes, das heißt die kleinen Versprecher und lustigen Sachen, die es da so gegeben hat. Das hören wir uns jetzt einmal an, was es da so an lustigen Sachen gab. Projektes. Hey, red was! Ich kann das nicht ohne irgendwas. Muss ich hochhalten? Das ist wie so ein Gespräch. Ah, Saubadl! Also ein schönes Frauenfest. Und Brot haben sie wie die Schwäche. Na, okay. Das ist 1-2-1-2. Naja, das geht schon. Und was sagt unser bester Oberlehrer Gregor? Daba, daba, du. Er sagt momentan gar nichts. Also ich bin absolut fasziniert, dass ich jetzt ein Interview geben muss, wofür immer das auch sein möge. Was sagt ihr dazu? Wir sind eine sehr verwirrte Klasse ab und zu, aber wir haben gerade gekocht und sind deswegen etwas verwirrt. Vom Kochen wird man verwirrt. Ja, das als kleiner Einstieg in das Rumänien-Projekt, das waren die sogenannten lustigen Episoden aus diesem Projekt, das wie gesagt zwei Wochen lang stattfand. Jetzt vielleicht einmal zu den Fakten zu diesem Projekt, damit wir alle wissen, über was wir jetzt da sprechen. Also das Projekt wurde organisiert von Helmut Wolf, der das zusammen mit dem Land Steiermark organisiert hat und zusammen mit Wiki Steiermark Kinderbetreuung, und auch daran beteiligt war natürlich die pädagogische Leitung, ohne die das Gesamte nicht möglich gewesen wäre, von Miora Ciralasu, die uns da ganz tatkräftig immer zur Seite gestanden ist. Und wie gesagt, die vier Betreuungslehrer sind alles Studierende des Instituts für Romanistik hier an der Universität Graz. Was gibt es dazu noch zu sagen am Beginn? Das Projekt, wie gesagt, begann immer am Vormittag, bestand es eben aus dem Deutschunterricht. Am Nachmittag wurden verschiedene Orte in der Steiermark besichtigt. Die Nordsteiermark, die Obersteiermark, die Südsteiermark, die Oststeiermark, die Weststeiermark, alle möglichen Regionen wurden hier besichtigt, und es machte den Jugendlichen anscheinend ganz viel Spaß. Jetzt beginnen wir mit den Interviews. Wir haben dazu Interviews aufgezeichnet. Beginnen wir am besten mit den Betreuungslehrern. Das sind die Yvonne und die Sonja. Und jetzt hören wir uns an, was die so erlebt haben in dieser Zeit und was sie dazu sagen. Der rumänischen Jugendlichen. Und beginnen wir gleich am besten mit dir, Yvonne. Wie hast du überhaupt von diesem Projekt erfahren? Wie war das ganz am Anfang? Ja, das Projekt begann eigentlich, die Idee des Projektes begann voriges Jahr, als Helmut Wolf bei uns in Rumänien war. Da wollte er mit Lehrkräften sprechen. Sonja und ich waren gleich bereit, in das Projekt einzusteigen, und wir haben dann verschiedene Details besprochen. Und wir freuen uns, dass es doch zustande gekommen ist und sehr gut gelaufen ist. Ist da noch etwas dazu zu fügen? Ja, wäre tatsächlich noch was dazu zu fügen, dass es eine wirklich sehr tolle Idee war. Gott sei Dank wurde die auch in die Tat umgesetzt, und sie hat wirklich viel für diese Jugendlichen gebracht in diesen 2 Wochen. Aber wenn wir über die Jugendlichen sprechen, wie eurer Meinung, wie ist es ihnen ergangen? Ergangen ist es ihnen ganz gut in diesen 2 Wochen. Sie haben viel Neues kennengelernt, viel gesehen. Manche sind zum ersten Mal alleine überhaupt weg mit anderen Jugendlichen, ohne ihren Eltern. Dabei gab es natürlich auch Heimwehprobleme. Die wurden aber dann alle beiseite geräumt, und es wurde fleißig getröstet von uns beiden, von den anderen Schülern und natürlich durch die vielen neuen Sachen, die sie gesehen haben, durch die vielen neuen Personen, die sie kennengelernt haben, hat sie das natürlich auf andere Gedanken gebracht, und das hat ihnen viel Spaß gemacht. Glaubt ihr, dass es noch eine Fortsetzung dieses Projektes geben wird? Wir hoffen, dass es eine Fortsetzung geben wird, denn ich bin auch der Meinung, dass es den Kindern, den Jugendlichen sehr viel gebracht hat. Der Unterricht mit euch hat ihnen großen Spaß gemacht. Sie haben gerne mitgemacht und erzählt, was sie da alles ausprobieren durften, und der Nachmittag wurde zum Kennenlernen der Stadt Graz, der Steiermark genutzt. Genau, also ein gutes Programm eigentlich. Und euer Fazit der Woche noch, oder der 2 Wochen besser gesagt? Wäre wirklich toll, wenn es weitergehen würde. Müde, aber glücklich fahren wir wieder heim. Super, dann wünsche ich euch eine gute Heimreise. Danke. Das also das kleine Interview mit den beiden Betreuungslehrerinnen, mit Yvonne und Sonja. Jetzt gehen wir weiter. Als Teil des Vormittagsunterrichtes interviewte ich nämlich ebenfalls am letzten Tag, zum letzten Schultag sozusagen, der 2 Wochen, meine Gruppe, was ihnen so Positives von dieser Woche in Erinnerung geblieben ist. Und bevor wir uns das allerdings anhören, möchte ich noch einen Song jetzt typisch für Rumänien vorstellen, den wahrscheinlich jeder kennt. Das ist wahrscheinlich der bekannteste rumänische Song überhaupt. Dabei kommt er gar nicht aus Rumänien, sondern aus Moldawien, dem Nachbarland, in dem aber auch Rumänisch gesprochen wird. Und es war 2004 der Sommerhit in ganz Europa. Ich glaube, es weiß jetzt schon ziemlich jeder, von welchem Song jetzt die Rede ist. Der Song selbst hat auch eine Bedeutung für das Projekt, denn am Ende der großen Abschlusspräsentation, die am letzten Tag stattgefunden hat, gab es als Abschluss diesen Song, und die rumänischen Jugendlichen haben so richtig Freude gezeigt und haben uns damit richtig sozusagen angesteckt, und wir alle haben dann zu diesem Song getanzt. Und passend dazu jetzt, hier ist Ozone mit Dragostea Tintei. Haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maia, hi, maia, hu, maia. Dragostea din Tei, Ozone, hier auf Radio Auslandsdienst. Bei unserer heutigen Sendung vor der Helsinki 92,6. Wie gesagt, wenn euch jetzt gerade dazu entschieden hat, unsere Sendung zu hören, wir haben das heutige Thema ist Rumänien, das Projekt Deutsch macht Spaß und Predapio, Italien mit der Verleihung des Austrian Holocaust Memorial Award an den Bürgermeister Giorgio Frassinetti. Und wir haben bereits vorher angekündigt, dass es jetzt dann das Interview gibt mit den Jugendlichen, nachdem wir uns vorher jetzt die Betreuungslehrer Yvonne und Sonja angehört haben, kommen jetzt die wichtigsten Personen des Projektes sozusagen ganz nach vor, die rumänischen Jugendlichen. Das waren die Hauptprotagonisten dieser zwei Wochen, die in zwei Wochen die gesamte Steiermark kennengelernt haben. Aber wir müssen, glaube ich, alle sagen, die vier Betreuungslehrer, es war kein einseitiges Lernen, es war ein gegenseitiges Lernen. Wir haben so viel Positives über Rumänien gelernt, die ganzen Sehenswürdigkeiten, vor allem in der Region Reschica, in Banat, im Westen von Rumänien, aus denen die Jugendlichen herkamen. Und wir haben wirklich ein neues Land komplett kennengelernt, dank dieser ganzen Jugendlichen. Und jetzt stellen sie uns vor, beziehungsweise in einem kleinen Interview, das ich mit ihnen gemacht habe, was sie so mitgenommen haben von ihrem Aufenthalt in der Steiermark. Das gibt es ein kleines technisches Problem. Einen Moment, das haben wir gleich. Jetzt, wie gesagt, das Interview mit den Jugendlichen. Das ist sofort da und zwar. Ich habe jetzt hier zwei Teilnehmer des Projektes hier bei mir, André und Christian. Und was hat euch am besten gefallen in diesen zwei Wochen? Am meisten mag ich den Fußballmatch mit den italienischen Kindern, die hier sind. Und was hast du von der Steiermark gesehen? Was hat dir da am besten gefallen von den Sehenswürdigkeiten? Dass es viele Gebirge hier sind. Okay. André? Mir hat am besten gefallen zum Mall, weil ich mag sehr viel einkaufen gehen und ja. Wie hat dir die Küche geschmeckt, das heißt die einzelnen Speisen, das Essen? Ah, das Essen war sehr gut, ich mag sehr viel das Essen hier in Österreich. Auch das Kürbiskernöl? Nicht so. Okay, und wie hat dir die Obersteiermark gefallen? Hat sehr viele Gebirge, das war auch schlecht, weil es war viel zu gehen, aber war sehr schön von dort oben. Und magst du uns noch irgendwas sagen von, was gefällt dir in Graz? Dass es viele Leute hier sind und dass sie freundlich sind. Okay, ich wünsche euch beiden auch eine gute Heimreise. Was hat euch am besten an der Steiermark gefallen? Mir hat am besten die Lipizzaner Heimat im Steiermark gefallen und auch andere, aber das am besten. Und wieso hat dir die Lipizzaner Heimat so gut gefallen? Weil ich mag Pferde. Pferde sind meine Lieblingstiere und sie waren sehr, sehr schön. Und magst du das Kürbiskernöl? Nein, ich mag es nicht, aber ich habe meinen Geschmack, andere haben andere Geschmäcke, vielleicht andere magen Kürbiskernöl. Und was hat dir in Graz besonders gut gefallen? Der Zeughaus mit vielen Wappen und so, Schlossberg, Schloss Eggenberg und die Rathaus. Also das war jetzt Paul, der uns über seine Eindrücke in der Steiermark erzählt hat. Und jetzt zu Tudor. Was hat dir gut gefallen in der Steiermark? Mir hat am besten die Raubvögel gefallen, weil sie sehr schnell fliegen und sie sind sehr schöne Vögel. Das war auf der Riegersburg? Ja, das war auf Riegersburg. Und wie hat euch beide die Zotter Schokoladenfabrik gefallen? Einige Schokoladen waren sehr schön. Ich habe schon eine Liste gemacht. Dir, Tudor? Ja, mir hat es auch gefallen, aber einige waren nicht so gut. Jetzt erzählen uns noch Timea und Anka über ihre Erfahrungen in der Steiermark, was sie so erlebt haben. Anka, was hat dir am besten gefallen? Mir hat alles gefallen, wie zum Beispiel die Menschen sind sehr freundlich und höflich und die Plätze, die wir gesehen haben, waren sehr schön und auch besonders. Und was hat dir besonders gut gefallen in der Steiermark? Welche Sehenswürdigkeit? Zum Beispiel den Riesensburg war sehr schön und alle Plätze waren sehr, sehr schön. Diese Burge und die Schlösser und alles war sehr schön. Und die Meer, wie sieht das bei dir aus? Mir hat alles gefallen. Am meisten hat mir die Stadt sehr viel gefallen. Die Stadt Graz, meinst du? Und was in Graz hat dir besonders gut gefallen? Mir haben die Kirchen und die Schlösser am besten gefallen. Wir haben auch viele interessante Plätze besucht, wie zum Beispiel Schloss Berge, das Zeughaus und Schloss Eggenberg. Und ein Wort noch zur Küche. Ich habe von vielen gehört, dass das Kürbiskernöl nicht gut angekommen ist. Wie findet ihr das Kürbiskernöl? Oh, es schmeckt gar nicht gut für mich, also ich hasse diesen Öl. Und die Meer? Wir haben das nicht in Rumänien und wenn wir haben, dann will ich es nicht essen, weil ich mag es nicht. Okay, und sonst, was ist euer Lieblingsessen, was ihr hier in der Steiermark probiert habt? Diese kleine Tortellini, ich glaube, ich weiß nicht. Christnockerlsuppe? Ja, das war sehr gut. Bei dir? Mir haben die Spaghetti am besten gefallen. Ja, interessante Gespräche. Wie gesagt, wir haben einen sehr starken Bezug auf Essen, haben wir gerade festgestellt. Aber das gehört natürlich dazu, wenn man auf Urlaub ist, dass man besonders viel natürlich die lokalen Spezialitäten probiert. Das Kürbiskernöl ist nicht gut angekommen. Sonst war das Essen, glaube ich, bei den meisten relativ gut angekommen. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Interview. Und zwar, bevor wir das machen, ein paar Hinweise zu den Aktivitäten, die die Jugendlichen jetzt teilweise schon angesprochen haben im Interview. Also einen Tag ging es in die Weststeiermark, zur Lipizzaner Heimat, nach Biber und auf eine Buschenschank. Einmal ging es in die Oststeiermark, zur Riegersburg und zur Zotter Schokoladenfabrik. Ein anderes Mal ging es in die Obersteiermark, wo sie das gesamte Wochenende verbrachten. Und wieder ein anderes Mal wurde ausgiebig Graz besichtigt mit dem Zeughaus, mit einer Stadtführung, Besuch der Auster und so weiter. Und es blieb auch genug Zeit für einkaufen. Wie gesagt, wie wir von anderen gehört haben, hat ihm besonders gut die Mall gefallen. Er meint damit das Einkaufszentrum Murpark. Und ja, ich denke, es war für die Jugendlichen eine besondere Erfahrung, bei diesem Projekt teilzunehmen, genauso wie es für die Betreuungslehrer natürlich ganz besonders war. Bevor wir mit denen reden, haben wir jetzt noch einen Song vorbereitet, der jetzt dazu passend, zu dem, was wir jetzt erzählt haben, ganz gut vom Text passt. Ist auch ein rumänischer Song natürlich. Er kommt von der rumänischen Band Deep Central, die seit 4-5 Jahren sehr erfolgreich in Rumänien ist. Und der Song, den wir uns jetzt anhören, heißt Ochii de Copil, Kinderaugen. M-am pierdut pe străzi cândva și-am ajuns fără să știu în fața ta. Ochii mi s-au întâlnit, două suflete pereche s-au găsit. Când nu știi care calea ta și n-ai pe cine întreba, doare, doare, doar caută în amintiri, în ochi limpezi de copil, soare, soare. Suntem la răscruce acum, oare? Să cedez cum ți-am promis sau să iau pe interzis, oare? De Copil hier auf bei Radio Auslandsdienst. Und jetzt haben wir, wie versprochen, noch den letzten Teil des Projektes vorbereitet, also der letzte Teil der ersten Halbzeit, also des ersten Teiles über das rumänische Projekt Deutsch macht Spaß. Wie gesagt, ein sehr tolles Projekt, wie man schon anhand der ganzen beiden Interviews bisher gesehen hat. Ich möchte mich jetzt, bevor der letzte Block kommt, der vorher aufgezeichneten Interviews, die am Tag der Abschlusspräsentation entstanden sind, denn am Ende, wie bereits erwähnt, gab es eine große Abschlusspräsentation im bischöflichen Gymnasium in Graz, da wo eben die Jugendlichen untergebracht waren, wo der Unterricht stattfand, mit teilweise auch damit Lagerfeuer und vorher eben eine große Präsentation, wo eben das Gelernte gezeigt wurde. Und das war für uns alle eigentlich eine großartige Erfahrung, denn es hat super, wie bereits Yvonne und Sonja gesagt haben, ein tolles Projekt, das uns Europa so richtig näher gebracht hat. Es war ein Europa, das weit weg war von oder weit weg ist von EU und anderen Institutionen, sondern das ein kleines, simples Projekt ist, das aber zeigt, dass Europa funktioniert und dass der Europa-Gedanke gerade bei solchen Projekten sehr stark rüberkommt. Denn genau am letzten Tag habe ich einen Zeitungsartikel in der kleinen Zeitung gefunden, wo der Autor vorschlägt, dass mit solchen Projekten, die von der Basis kommen, die Jugendliche woanders hinbringen, dass genau da dann quasi der Geist und die Bedeutung, was Europa eigentlich ist, noch viel stärker betont wird. Und ich denke, das haben wir gut erreicht auf beiden Seiten. Also es war wirklich ein gegenseitiger Austausch und die Kooperation soll weitergehen. Eventuell findet das Projekt auch nächstes Jahr wieder statt. Aber unabhängig davon wird es so sein, dass wir nächstes Jahr oder noch dieses Jahr Rumänien besuchen werden und dort wieder die Region uns dann ansehen, von denen uns die Jugendlichen schon so viel Positives erzählt haben. Europa im Kleinen also, Europa, das aber zeigt, dass dieser Gedanke mehr ist, als wie nur eine Vision, sondern dass Europa bereits Realität geworden ist und dieses ganze Projekt. Und jetzt hören wir uns noch den letzten Teil an, und zwar ist das Interview mit den Lehrern. Und ja, das hören wir uns jetzt an. Habe ich hier vor mir meine beiden Kolleginnen, die Flora Müller und die Joela Feuerstein, die mit mir zusammen, auch mit Gregor, mir die Vormittagsbetreuung gemacht haben. Das heißt, die Betreuung der Jugendlichen am Vormittag. Und ich bin ja gleich mit dir, Flora. Was ist das Fazit des Projekts? Also ich würde sagen, das Fazit ist, es war eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Ich habe für mich persönlich extrem viel gelernt und hoffe auch, dass ich den Kindern sehr viel beibringen habe können. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie Menschen aus zwei verschiedenen Ländern so toll zusammenarbeiten können und dass was völlig Neues entsteht, dass man eben nicht nur einseitig jemanden etwas lehrt, sondern voneinander lernt. Du hast auch viel über Rumänien gelernt in den zwei Wochen? Ja, würde ich schon sagen. Und Joela, wie ist es dir ergangen in diesen zwei Wochen? Ja, ich war vorher noch nie Lehrerin, also für mich war es eine komplett neue Erfahrung. Und es hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht und die Zeit ist viel zu schnell vorbeigegangen. Also ich würde es ruhig länger machen. Das geht mir genauso, das kann ich euch auch sagen. Und generell, wie war das so, als ihr am Montag des ersten Tages so in die Klasse kommt und diese ganze Gruppe sitzt dort und die Aufteilung? Wie war das Gefühl? Ja, als erstes einmal total super. Also eigentlich haben sie mich sehr gut aufgenommen. Für mich war das ja auch eigentlich so in dem Sinn die erste Erfahrung mit so vielen Kindern. Und es ist sehr spannend gewesen. Ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass ich ein bisschen aneck, weil einfach in meiner Gruppe zwei verschiedene Niveaus vorhanden waren und ich war immer ein bisschen hin und her gerissen. Einmal haben halt die einen eher nichts verstanden, dafür war es den anderen zu langweilig und ja, da habe ich halt einfach ein bisschen das managen müssen, aber es hat im Endeffekt dann ganz gut hingehört. Und bei dir, Joela? Ja, ich war anfangs ein bisschen unsicher, weil ich mich in der Lehrerrolle nicht so wohl gefühlt habe und nicht wirklich gewusst, was mache ich jetzt, also wie gehe ich auf die Schüler ein. Aber sie waren sehr zuvorkommend und haben sehr brav mitgearbeitet. Und ich war sehr überrascht, als sie mich am Ende vom Tag immer umarmt haben und sich bei mir bedankt haben. Also das habe ich wirklich süß gefunden. Und generell euer bestes Erlebnis, das heißt, was ist euer bestes Erlebnis, was am Vormittag, also in der Unterrichtsbetreuung passiert ist? So, was hat euch am meisten gefallen, am meisten überrascht, am meisten beeindruckt? Die Erfolge eigentlich. Also wenn man dann sieht, dass die Kinder wirklich was lernen und am nächsten Tag dann schon ein paar Wörter mehr können. Und bei dir, Joela? Ja, ich finde es einfach toll, dass die Kinder so viel Spaß hatten und ja, mit Freude am Unterricht dabei waren. Und generell irgendein besonderes Erlebnis, ein besonderes Spiel, was dir da in Erinnerung geblieben ist? Also mir sind lustige Aussagen in Erinnerung geblieben. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel, eine war am ersten Tag krank und ist dann trotzdem mit zum Nachmittagsausflug gegangen. Und als ich dann die Aufteilung gemacht habe für die Präsentation, hat sie genau den Tag bekommen, an dem sie eben krank war, aber trotzdem dabei war. Und dann hat sie zu mir gesagt, was haben wir bei der Stadtführung gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Und ich, du warst doch dabei. Und sie dann, ja, aber ich war da auf Drogen. Da erinnert auch mich, bei mir war auch so eine Aussage, wo wir ein Quiz, nachdem wir die Spezialitäten der Steiermark gemacht haben und dann hat einer beim Quiz über diese Spezialitäten, wo sie die Richter erraten haben müssen, gemeint für Krisnockerlsuppe, Grenzsteinsuppe. Ja, wir haben einmal eben über den Eurovisions-Contest, Song Contest gesprochen und eben auch über Conchita Wurst. Und ja, auf die Aussage von den Seiten der Kinder, dass das ein Mann-Frau ist, habe ich ihnen dann eben erklärt, dass man Transvestit sagt. Und als wir später dann weiter nochmal darüber gesprochen haben, ist dann eigentlich, dann wurde, also auf die Frage, wer ist Conchita Wurst, ist dann die Antwort gekommen, ein Parasit. Es könnte natürlich ein sehr böser Witz sein, von jemand anders ausgesagt, aber in dem Fall war es einfach nur ein unschuldiger Versprecher. Und jetzt, wenn man noch generell sagt, dass das Wesentlichste an diesem Projekt hat Flora schon angesprochen, eben diese zwei Kulturen, die sich treffen. Würdet ihr sagen, dass das Projekt generell fortgesetzt werden soll? Auf jeden Fall, und ich wäre sofort wieder dabei. Ja, geht mir genauso. Und wieso? Weil es einfach viel Spaß gemacht hat und ich auch gesehen habe, dass es den Kindern sehr viel Spaß macht und dass sie es gern weiterführen würden. Und eine Frage noch zur Abschlusspräsentation, die ja heute am Abend stattgefunden hat hier. Wie ist es euch da dabei ergangen bei der Vorbereitung? Ja, es ist eigentlich sehr gut gegangen. Die Kinder haben sehr gut selbstständig gearbeitet und selber eigentlich ihre Präsentationen geschrieben. Ich habe es nur verbessern müssen, aber sie haben es toll gemacht. Und bei dir, Flora? Ja, also mir kommt vor, die Kinder waren fast besser vorbereitet als wir, aber wir haben es trotzdem super gemanagt und es hat im Endeffekt alles toll hingehaut. Die Kinder haben zu mir das Gegenteil gesagt, dass ihnen vorkommt, wir haben mehr gemacht als sie. Also zwei unterschiedliche Ansichten. Dann danke ich euch fürs Interview und wünsche euch noch viel Erfolg für die Zukunft und hoffentlich sehen wir uns ja bald wieder bei der Fortsetzung dieses Projektes. Dankeschön, ja. Dir auch alles Gute. Danke, dir auch. Ja, nach einem langen Tag sind wir hier in der Klasse jetzt zusammengekommen und jetzt habe ich noch den Gregor von mir, einen weiteren Betreuungslehrer, der die letzten zwei Wochen sich intensiv mit den rumänischen Jugendlichen beschäftigt hat. Und ja, Gregor, dein beginnen wir umgekehrt, was man sonst am Ende sagt. Was ist jetzt so nach der Präsentation heute und alles, was ist dein Eindruck? Wenn ich mir das jetzt so kurz Revue passieren lassen muss, würde ich sagen, dass das auch wirklich durch und durch perfektes Projekt war. Es war einzigartig, weil ich mit solchen Arten von Schülern noch gar nicht Kontakt gehabt habe. Und es hat mich erstaunt, wie lernwillig und froh diese Kinder sind, wirklich die Ferien eigentlich dazu nutzen, Deutsch zu lernen und mit welcher Begeisterung sie an die Sache gehen. Also sie waren eigentlich alle voll motiviert dahinter. Sie waren total voll motiviert, ja. Von der Früh bis am Abend, sie haben kein Ende gekannt, ob es im Unterricht war, ob es am Nachmittag war. Also sie waren immer mit Spaß bei der Sache und es hat halt auch so viel zurückgegeben, so reflektiert, dass man natürlich gerne unterrichtet hat. Unsere beiden Kolleginnen, die Flora und die Joela, haben bereits gemeint, eben, dass gerade dieses Ost-West und auch dieses Zusammentreffen von zwei Kulturen in der Praxis für sie sehr wichtig war. Und für mich ist es eigentlich auch, wo ich gemerkt habe, richtig, ich habe Europa gespürt in den letzten zwei Wochen. Und wie ist es dir dabei gegangen? Ich kann da ganz dem zustimmen. Also es ist immer eine Faszination, Kulturen kennenzulernen, mit ihnen leben zu dürfen, weil es ist ein Bereich, wo man sich nie was auslernen, also sich auslernen kann. Und deswegen ist das auch eine faszinierende Erfahrung gewesen, die ich nicht missen möchte. Am Vormittagsunterricht, was war da dein bestes Ereignis oder dein bestes Erlebnis mit den Jugendlichen? Sicher diese Hilfsbereitschaft von den Kindern, die mir, ich arbeite in einem anderen Bereich, pädagogischen Bereich, die mir heutzutage so ein bisschen leider abgeht von manchen Kindern, das nicht mehr selbstverständlich ist. Und dieser Zusammenhalt, das Miteinander, egal welche Themen man besprochen hat, was ein lockerer Unterricht, was ein genauer Unterricht mit wirklich Grammatik etc., das war immer eine Unterstützung da. Das hat man gedacht, das ist ein Klassenverband und das fehlt heutzutage, glaube ich, schon ein bisschen. Und das hat mich einfach fasziniert von der ersten Stunde weg. Und falls es das Projekt jetzt wieder in Zukunft geben wird, würdest du das wieder weitermachen wollen? Ah, sofort, ich würde heute schon unterschreiben. Also, wie gesagt, ich bin mit ohne Erwartungen ins Projekt gegangen, war ein bisschen unsicher, was da auf mich zukommen wird, aber jetzt bin ich begeistert davon und hoffe, dass es wieder stattfinden wird. Jetzt nicht nur der Kinder deswegen, auch des Teams deswegen. Und vielleicht noch eine andere Frage, was hast du unterrichtsmäßig, was kannst du da mitnehmen für dich persönlich an Erfahrung? An Erfahrung an sich ist es sicher, dass die Methodik einen hohen Stellenwert hat. Das habe ich schon auf der Universität gelernt und es war das erste Mal, dass ich wirklich die Möglichkeit gehabt habe, aufgrund dieser freien Struktur, die uns gegeben wurde, dass man das selber aufarbeiten kann. Und ich habe gelernt, wo jetzt doch der Unterricht locker geführt werden hat dürfen, die Methodik sehr viel hilft, den Kindern was beizubringen. Und ich muss sagen, ich weiß, dass es im Normalunterricht sehr schwierig ist, weil man muss das nachher abprüfen etc. Das ist natürlich da weggefallen. Aber es hat mir sicher geholfen, Methoden aufzubauen und die vielleicht einen späteren anzuwenden. Okay, danke Gregor für das Interview und auch dir viel Erfolg in Zukunft. Und Gregor hat auch noch einen besonderen Musikwunsch. Ja, wie heißt denn der Song, den du dir wünschst? Ja, passend zum Rumänischen würde ich mir das Lied vom Eurosong Contest 2015 wünschen, von Voltai de la Cabat. Ich glaube, das passt ganz gut. Das war Eurosong Contest, das war ein europäisches Projekt. Also ich glaube, lassen wir dieses Projekt mit dem Lied ausklingen. Und das hören wir uns jetzt an. Cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Radio Auslandsdienst. Râu de-ar fi, l-aș înnota, până la mare l-aș urma, nu m-aș opri niciodată, știi că... Viața n-are buton de rewind, să poți să întorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să pui pe pauză când nu știi ce-ai de făcut. Dacă mâine de multe, să vă zic. Inima-i ca un cocor, spre țări calde pleacă-n zbor, atunci când e-n suflet iar. Na. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. Bura chiar și-o noapte întreagă spre zori care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu car când sunt să pot să o iau de la capăt. Să pot să o iau de la capăt. Să pot să o iau de la capăt. Să pot să o iau de la capăt. De la capăt, capăt von einer von Voltai Song Contest Beitrag zum von Rumänien zum Eurovision Song Contest 2015. Zum Ausklang des Projektes, das ja, den Sommer ziemlich viel meiner Zeit und auch der anderen positiv beeinflusst hat. Jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Projekt mit einer kleinen Verspätung. Das ist leider immer so bei den Live-Sendungen, dass da also ein bisschen später wird, wie geplant. Und zwar Predappio. Predappio, das ist der Ort, wo Mussolini geboren wurde, im Jahre 1880, das muss ich aber jetzt gerade auf der Liste, das finde ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall vor über 150 Jahren, 1883, da haben wir es. Und ja, Predappio hat seitdem ein Problem und ein Imageproblem, kann man es so nennen vielleicht, dass der Name Predappio gerade in Italien sehr stark auf das, was Mussolini gemacht hat aus dem Ort, nämlich so einen monumentalen Ort, wo Mussolini quasi geboren ist. Ja, das kann man so sagen, das ist Bradappi heute reduziert. Und der Verein Österreichischer Auslandsdienst hat dann aber dieses Jahr den Austrian Holocaust Memorial Award an Giorgio Frassinetti vergeben, den Bürgermeister dieses kleinen Ortes in der Region Emilia-Romagna in Mittelitalien, wegen seines Engagements, weil er eben genau dieses Image ändern will, mit einem Dokumentationszentrum des 20. Jahrhunderts. Und was genau das alles ist, werden wir jetzt gemeinsam wie euch alle zeigen, und zwar Simon Elmer. Nochmal begrüßen. Hallo noch einmal. Und ja, magst du uns vielleicht mal erzählen, was ist denn eigentlich dieser Austrian Holocaust Memorial Award? Was verbirgt sich hinter diesem langen Namen? Also, der Austrian Holocaust Memorial Award wird 2006 vom 1998 in Innsbruck gegründeten Verein Österreichischer Auslandsdienst vergeben. Und der Preis wird jährlich an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich besonders für das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus engagiert oder sich allgemein mit dem Thema des Nationalsozialismus oder des Faschismus beschäftigen. Und bisher haben wir auch an einige Preisträger den Preis verleiht, wie zum Beispiel Erika Rosenberg, Alberto Dines oder Ladislaus Löb. Und 2016 eben an Giorgio Frassinetti. Und wieso eigentlich an Giorgio Frassinetti? Giorgio Frassinetti hat in der Unterstützungserklärung für ein anderes Projekt unseres Vereines, eines auch in weiteren sehr bedeutsamen Projektes, das Haus der Verantwortung, House of Responsibility, das eben eine Neunutzung des Hitler-Geburtshauses in Braunau am Inn durch dieses Haus der Verantwortung, die Verantwortung quasi anstreben will. Da hat er sich so geäußert. Die Erinnerung beschäftigt sich mit der Vergangenheit, spielt sich jedoch in unserer Gegenwart ab. Und das Dokumentationszentrum, das er in Predapio, ähnlich wie jenes Haus der Verantwortung in Braunau am Inn, entstehen soll, soll eben genau diese kritische Auseinandersetzung mit dem italienischen Faschismus anregen. Denn Erinnerung und Verantwortung sind die zwei wichtigsten Grundsätze in einer Epoche, so Frassinetti, wo wieder Mauern und Zäune errichtet werden, um die Menschheit zu trennen. Giorgio Frassinettis Einsatz gegen den Neofaschismus möchte der Verein Österreichischer Auslandsdienst eben durch diese Verleihung honorieren. Das hat er getan am Samstag, dem 2. September in Bradappi bei einer großen Veranstaltung, wo eigens eine Delegation von Mitgliedern des Vereines nach Bradappi gereist ist. Und dort traf sie auf den Universitätsprofessor Alberto De Bernardi, der dem Institut Bari vorsteht, das für die Realisierung des Projektes verantwortlich ist und dort die Ausstellung didaktisch vorbereiten wird. Simon, willst du uns vielleicht erzählen, wenn wir jetzt sagen, Predapio, schlechtes Image, wie ist dir es in Bradappi ergangen? Wo sieht man diesen, sagen wir jetzt einmal, Mussolini-Hype, wenn man das so nennen kann? Wo sieht man das in Bradappi? Also in Bradappi gibt es zahlreiche Souvenirshops, wo man Flaggen, Büsten oder Magnete mit dem Kopf Mussolini kaufen kann. Und es pilgern auch ziemlich viele Anhänger des Duces jedes Jahr zu seinem Geburtshaus, um den Duce zu ehren oder auch Souvenirs zu erwerben. Und was genau ist im Geburtshaus untergebracht? Was kannst du erinnern, was wir da angeschaut haben? Also da ist jetzt ein kleines Museum untergebracht, wo immer verschiedene Ausstellungen veranstaltet sind. Und wie wir gerade dort waren, war eine Ausstellung über die Propaganda mit dem Getreide im faschistischen Italien. Genau, weil ja im Kommunismus wollte Mussolini ja quasi eine Autarkie von Italien erreichen. Genau. Und sonst ein Eindruck von Bradappio als Ort? Also man merkt, dass Mussolini in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die Stadt pompös bauen wollte. Man sieht mehrere Prunkhäuser im Stadtgebiet und man kennt auch eindeutig, welche Häuser vor dem Faschismus gebaut worden sind und welche während des Faschismus gebaut worden sind an dem pompösen und prunkvollen Gemäuern. Okay. Und mit den ganzen Souvenirshops und so, wie geht es da so der Bevölkerung damit? Also die steht die eher auch kritisch, oder? Ja, die steht dem Ganzen sehr negativ entgegen. Die wollen sich mit dem Image vom Geburtsort von Mussolini nicht zufrieden geben. Und die ganzen Pilger und Souvenirshop, die sind schon eher eine Belastung für sie. Gehen wir jetzt zur Vorbereitung, denn dieser ganze Award braucht natürlich eine lange, lange Vorbereitung. Und es gab den glücklichen Umstand, dass ich 2016, dass ich dieses Jahr mein Erasmus-Auslandssemester in Bologna verbracht habe, was ja circa eine Stunde von Pradapio entfernt ist. Und aus diesem Grund konnte ich vorher mehrmals zusammen mit dem Italien-Gedenkdiener, dem damaligen italienischen Gedenkdiener in Rom, Michael Kopp, waren wir in Predappio und haben Giorgio Frassinetti getroffen, ich dann noch einmal im Juni, um eben schon Vorbereitungen für den großen Tag im September zu legen. Und die Vorbereitung war so vielschichtig, dass man es da gar nicht beschreiben kann eigentlich. Viele Stunden an Arbeit, an Presseaussendungen, die vorbereitet werden mussten, an Dokumenten, an Einladungen, an Listen, an Skype-Gesprächen. Also wirklich sehr viel Arbeit, und besonders danken möchte ich hier wirklich zwei Leute, die während der Zeit, wo ich im August auf Urlaub war, das Ganze übernommen haben und eine Liste, die über 1000 Adressen umfasst, angelegt haben. Und zwar Alexander Weißkopf, der jetzt seinen Gedenkdienst in London absolviert und dann ab Februar in Mailand an einer anderen Stelle unseres Vereines. Und dann noch an Ingo Zipse, der eigentlich in unserem Verein bereits so viele Posten hat, dass es gar nicht mehr möglich ist, sie alle aufzuzählen. Und die beiden haben Tag und Nacht gearbeitet, um eine großartige Adressdatenbank anzulegen, die natürlich dann auch in Zukunft noch verwendet werden kann. Aber ein Dankeschön geht natürlich an alle Mitarbeiter der AOR Südosteuropa und Israel, Matthias Grafenauer, auch an dich, Simon, für die Vorbereitung, über das werden wir gleich reden, und natürlich an alle weiteren Leute, die da irgendwie entfernt mit dem in Kontakt waren, vor allem auch an das Marketingreferat Benedikt Schulz und dann Paul Eibensteiner, die da sehr kräftig uns unterstützt haben. Und letztendlich wurde es dann das, was es ist, ein großes Projekt, und die Verleihung fand am 2. September statt. Und was war denn so davor? Was gab es an der Anreise nach Pradapio am ersten Abend? Also nach der Anreise haben wir von Giorgio Frassinetti eine Tour durch die Gemeinde Pradapio bekommen, wo er uns durch die Gemeinde geführt hat, wo wir die Häuser gesehen haben und das Geburtshaus von Mussolini und auch den Marktplatz, wo später dann ein Fest stattgefunden hat am Samstag. Und am Abend haben wir dann schön Abend gegessen mit sehr gutem Essen, also typisch italienisch. Und magst du uns kurz erzählen, wie war die Verleihung? Was hat sich da so abgespielt? Also die Verleihung war zweisprachig. Einmal hast du, Felix, auf Italienisch moderiert und einmal hat der Benedikt Schulz auf Deutsch moderiert. Und wir haben unseren Verein am Anfang vorgestellt. Da habe ich die Stelle in Prato, der Matthias Grafenauer die Stelle in Mailand und der Felix die Stelle in Rom vorgestellt. Und danach haben wir dann eine Laudatio von Universitätsprofessor in Bologna, Alberto De Bernardi, gehört, genau. Und dann ist die Verleihung an Giorgio Frassinetti durch Dr. Andreas Meislinger abgefolgt. Und zwischen den einzelnen Teilen hat es immer eine schöne musikalische, hat es immer einen schönen musikalischen Teil gegeben. Genau. Performt von einer Band, ich glaube der Name war Art Nouveau, jungen Damen aus Pradapio, die die gesamte Veranstaltung etwas aufgelockert haben. Ja, und wenn wir jetzt sagen, der Medienerfolg, da kann sich durchaus sehen lassen, oder? Ja, also die Times aus London hat berichtet und eine australische Zeitung hat ebenfalls berichtet und einige lokalen Medien in Der Emilia Romagna zum Beispiel, Folly Today, hat auch berichtet über die Veranstaltung. Und da kann man noch dazu sagen, auch La Repubblica hat im Vorfeld, eine der größten italienischen Zeitungen, vergleichbar mit der Standard, hat auch im Vorfeld über die Verleihung schon berichtet, basierend auf einer ANSA-Meldung, also so wie die APA, die Austria-Presseagentur in Italien halt. Und ja, gehen wir gleich weiter am besten, und zwar von der Verleihung weg zu dem, was dann das Rahmenprogramm noch war. Das Rahmenprogramm bestand ja nicht nur aus der Verleihung selber, sondern auch aus der Besichtigung, also jetzt der Region Emilia-Romagna, in dem sich in Predapio befindet. Was haben wir uns denn da dann noch so angeschaut? Also am Tag nach der Veranstaltung sind wir nach San Marino gereist und haben uns die Stadt auf dem Hügel gelegen angeschaut und haben einen sehr schönen Ausblick gehabt über die Emilia-Romagna. Und am Nachmittag sind wir dann nach Rimini an den Strand gefahren und haben uns die Stadt als erstes angeschaut, und danach sind wir an den Strand gefahren und haben ein bisschen im Meer gebadet. Und ich glaube, passend zum Meer, jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung des Interviews, gibt es jetzt einen Song, der in Italien der Sommerhit dieses Jahres war. Ich denke, du kennst ihn auch, Simon, oder? Ja, habe ich im Auto gehört auf der Fahrt. Genau, mit deinem Fahrer, dem Bernhard, der auch gut unterwegs war da. Ja. Gibt es jetzt den Song, den Sommerhit des Jahres aus Italien, und zwar GX featuring Fedez, und hier ist Vorrei Monoposto. Der Song kommt jetzt. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. Se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Posto GX featuring Fedez, das ein kleiner Teil, der eben noch unterstreichen soll, was wir da so alles abseits der Verleihung gemacht haben. Eben Rimini, San Marino, wie Simon uns bereits erzählt hat. Und jetzt die letzten Minuten, wir sind leider schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt, würde ich gern noch über die Vorbereitung von Simon reden, denn zusammen mit mir wird Simon 2017 einer der drei Gedenkdiener sein, also ich, dann Simon und dann der dritte ist Matthias Grafenauer. Matthias Grafenauer wird nach Mailand gehen, Simon nach Prato und ich nach Rom. Und ja, Simon, was genau tut denn so die Stelle in Prato? Also in Prato steht im Vordergrund die Zusammenarbeit mit Jugendlichen, die aus Schulen von der ganzen Region Toskana kommen. Und dort werde ich als Gedenkdiener dann die Schüler durch eine Ausstellung führen, die über das faschistische Italien berichtet. Und dann plant das Museum auch immer interessante Reisen nach Mauthausen-Ebensee, mit dem Prato eine Städtepartnerschaft hat. Und ja, das ist so ziemlich, was er macht dort. Sehr interessant. Und eine Frage noch so, wo arbeitest du genau im Verein mit? Ich arbeite im Schulreferat mit, wo es darum geht, 6., 7. und 8. Klässler in den AHS-Schulen zu informieren über den Auslandsdienst und über unser Projekt, das HRB. Super. Danke, Simon, für dein spannendes Interview, das du uns gegeben hast heute. Gerne. Und wir sehen uns dann sicher in Italien natürlich und auch weiterhin. Und vielleicht kannst du uns ja danach ein Interview auch geben nach deinem Auslandsdienst. Natürlich, gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja. Und bei mir bleibt noch kurz da hinzuweisen, auf Radio Auslandsdienst, natürlich auch auf Facebook, da freuen wir uns wie immer über ein Gefällt mir. Die Website www.radio.auslandsdienst.at, hier gibt es sämtliche bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören, ebenso natürlich auch diese Sendung, so ab morgen circa. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, dem 28. Oktober statt. Und als Ausklang, es kann nur diesen Song geben, denn nach so viel Europa, so viel europäischen Projekten, die grenzüberschreitend Österreich mit Italien, Österreich, Rumänien, Österreich, Italien, Österreich und so weiter, machen wir den Song, der die Hymne von Europa ist, die Insgeheime. Hier ist Toto Cutugno und Insieme mit seinem Song für Europa. Schönen Abend noch, Buona Seara auf Rumänisch und Buona Sera, beziehungsweise Arrivederci und La Rivedere. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe. Senza confini. tristes ideales.